Waldrand auf der Wiesen und am alten Birkenbaum steht der Bankerl in der Erden, da sind wir gesessen ganz allein. Von der Kindheit hast erzählt, wie aus einer anderen Welt. Und dass man mit so wenig zufrieden war. Du hast mir Lieder von früher und des Maipfeiferl schnitzen gelernt. Ehrliche und echte Werte für ganzes Leben. Mein Enkel, ich bin stolz auf dich, geh wohin der Wind dich treibt. Nur das eine Mechadi, dir heut noch sagen. Vergiss die Heimat nie, mein Bub, ich wart auf dich. Bis du wieder kommst, zünd ich ein Lichterl an für dich. Vergiss die Heimat nie, denk von Zeit zu Zeit an mich. Für die Gott, mein lieber Bub, pass auf dich. Ich hör dich heut noch sagen, alles ist von oben klingt. Und auf meine alten Tag ist jeder ein Geschenk. Solang der Herrgott will, sitz ich unter unserem Baum. Denn am allerschönsten ist daheim. Vergiss die Heimat nie, mein Bub, ich wart auf dich. Bis du wieder kommst, zünd ich ein Lichterl an für dich. Vergiss die Heimat nie, denk von Zeit zu Zeit an mich. Für die Gott, mein lieber Bub, pass auf dich. Melodie, die Nachrichten. Es ist 4 Uhr. Im Studio Thomas.